Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. Was der Innenminister unter Netzpolitik versteht. Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter Friedrich und Staatssekretärin Cornelia Rogall-Grote trafen sich informell mit Mitgliedern der Enquetekommission Internet und digitale Gesellschaft des Deutschen Bundestags, um ein Resümee für das Bundesinnenministerium zu ziehen, das selten inhaltsleerer ausfiel. Dazu erklärt Bruno Kramm, Urheberrechtsbeauftragter der Piratenpartei Deutschland: Wer hätte das geahnt? Der Bundesinnenminister braucht eine ganze Enquetekommission, um festzustellen, dass die Digitalisierung alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens betrifft. Wenn er die übergreifende Verbindung von Vertrauen, Sicherheit und Datenschutz beschwört, muss man sich nicht erst seine Initiativen hinsichtlich Netzsperren, Vorratsdatenspeicherung und Bundestrojaner ins Gedächtnis rufen. Bei Netzpolitik als Gesellschaftspolitik geht es ihm nicht nur um eine freiheitliche Wissensgesellschaft von morgen, sondern um zukünftige Kontroll- und Überwachungsmethoden für Bürger und Inhalte. Den digitalen Wandel hat er leider trotz Enquete nicht verstanden. Pressemitteilung für das Krähennest gelesen vom Bista 100. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.